Der verehrte Marschall Kim Jong-un bezeigte am 30. März sein tief empfundenes Beileid zum Ableben des Kommentators des Zeitungsverlags Rodong Sinmun, Kim Gi-ryong, Träger des Kim Il-sung-Ordens und des Kim Jong-il-Ordens, und schickte einen Kranz an den Katafalk des Verstorbenen.